was bis ins Grab. Die Feinde haben dich gekriegt, weil Kumpel nicht der Tat. Du warst ein Ab von uns.